Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Herzlich willkommen auf Etage 13. Steffen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Wir zwei mal wieder. Gleichzeitig. Wie ich jetzt schon. Eieraussuche. Wie ich schon in sehr vielen unveröffentlichten Episoden unseres gemeinsamen Podcasts gesagt habe, Steffen ist zu schwierig zu kriegen. Er ist einfach Business. Er ist einfach total der Star. Nein, das geht heute nicht los. Nein. Heute halte ich mich zurück mit dem üblichen Shaming. Das machen wir nächste Folge wieder ausführlicher. Denn wir haben einen Plan, Steffen. Wir wollen den Leuten natürlich das Ende, was wir zwischendurch überlegt haben, ob wir das hinter eine 80-Euro-Paywall legen. Oder als wie heißen die Dinger, als Perks bei Patreon, das wir noch nicht haben. So für 1.000 Euro kriegt ihr das Ende des spannungsgeladenen Eposes von Doc Max Cherry. Haben wir uns dann doch überlegt, das einfach free zu machen, weil die Nachfrage war dann doch nicht so groß. Und ich würde dich bitten, Steffen, kannst du uns nochmal sagen, und es kommt eine zweite Sache dazu, Steffen, die wir vor der Aufnahme noch nicht besprochen haben, hast du noch deinen Charakter? Ich liebe diese Überraschungen. Doc Max Cherry bin ich. Genau. Hast du noch alle Sachen, die dazu beistehen, die ich dir damals in Trello eingetragen habe, welche Charakterwerte und du sonstige Dinge hast, die brauchst du nämlich jetzt gleich noch zum Spiel von Pen & Paper, was wir jetzt gleich machen werden. Da muss ich Trello aufmachen. Warte mal kurz. Machst du bitte jetzt Trello auf, in der Zeit, während Steffen kurz alles zum Thema Doc Max Cherry raussucht, werde ich eine kurze Zusammenfassung machen, die ihr entweder in dieser Folge hören werdet, oder sie wird jetzt von einem ganz enthusiastischen Schnittbasti überschnitten mit einem Best-of, das er schon angefangen hat, mit dem Best-of der letzten Folge, die zumeist aus Rauschen besteht, weil die Tonqualität war spitze, so wie ihr es gewohnt seid bei uns aus der Etage, wenn der Aufzug klemmt. Und zwar in der letzten Folge von... Nicht nur der Aufzug, der da klemmt. Da klemmt einiges, würde ich sagen. Ich habe richtige Beklemmungen. Jedenfalls, in der da letzten... Da sollte man mal den Klempner rufen. Gleich tue ich meine Lüsterklemme an dich dran, klemme, mein Freund. Das machen wir aber nach in der Etage 16. Ich möchte kurz zum Inhalt zusammenkommen, damit auch du auf dem aktuellsten Stand bist, weil ich kann mir vorstellen, dass du ähnlich wie ich ein Gehirn hast, das sich sofort nach jeder Folge resettet. Und in der letzten Folge, in Teil 1 des Pen and Papers, was wir gespielt haben, denn das machen gleich Steffen und ich weiter. Wir spielen ein Pen and Paper, in dem wir eine Geschichte spielen. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass Steffen als Doc Max Cherry unterwegs ist in Sachen Sexologie. Weil, wie wir jetzt zuerst gehört haben, das war die allererste Frage, die Steffen in der letzten Folge stellte, war, was ist denn dein Doc für Wissensexperte? Und er hat das auch so schön naiv geantwortet, dass er in Sachen Sexualpraktiken oder sowas studiert hätte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Du bist ja hier derjenige, der sowas weiß. Ich habe Sexologie aufgeschrieben. Toll, weil er diesen Fachbereich natürlich auch sehr gut gebrauchen konnte. Wir haben uns nämlich in den tollen Kinderpark von Midney Country verirrt. Was kann man da Besseres studieren? Und es passierte so, dass Steffen dann im Rahmen seiner Sexologie-Ausbildung, du hattest noch ein Nebenfach, da kann ich dir leider jetzt gar nicht mehr aushelfen, da hättest du die letzte Folge nochmal hören müssen. Deswegen werde ich jetzt weiterhin auf dieser Sexologie-Welle reiten. Hat Steffen mitbekommen, dass ein Mädchen... Das war im Ingenieur. Gut, das ist ein bisschen, ja, das könnte es gewesen sein. Steffen hat mitbekommen, wie einem Mädchen ein Plüsch-Goofy geklaut wird, eine Spielfigur von Goofy. Ach, in ist Plüschform. Schon Goofy. Mhm. Nee, es war ein Goofy. Und Steffen geht dem hinterher. Es wird aber ihm kurz duselig und er wacht in einer Piratenhöhle auf, in der er aber letzten Endes dann nachher mit einer List auch noch entkommt. Alles, was ihr jetzt hört, könnt ihr in den letzten Teil natürlich noch im Detail nachhören. Das Mädchen hatte übrigens vorgesagt, dass ein Dachs wohl ihm das Kuscheltier geklaut hätte. Und mit diesem Hinweis will sich Steffen auf den Weg begeben, nicht bevor er mit Mike gesprochen hat. Er trifft nämlich in der Piratenhöhle auf Mike, der ihm sozusagen als treuer Begleiter jetzt in diesem Abenteuer bis jetzt gedient hat. Und Mike sucht an einer anderen Stelle nach diesem von dem Mädchen angesprochenen Dachs. Steffen kommt aber auf die Idee, nach Doondown zu gehen. In Doondown trifft er auf Donkos, den depressiven Dachs von Doondown, und löst bei ihm ein Rätsel. Und mit diesem Rätsel sollte er versuchen, den Dachs in einen Schrank zu bringen. Interessanterweise war in diesem Schrank eine Tür. Und als er das Rätsel gelöst hat, kommt er in eine andere Welt. Und der Doondown Donkos gibt ihn dann auch noch, super Alliteration, gibt ihn dann auch noch den Hinweis, zu den Kaisern zu gehen. Steffen wiederum, also Doc Max Cherry, nimmt diesen Hinweis entgegen und entscheidet sich dafür, in das Schloss zu gehen, weil jeder Kaiser sitzt natürlich in einem Schloss. Und er hat eine sehr interessante Auseinandersetzung mit der bekannten Figur Ronald Fuck, der ein cholerischer Gans ist, glaube ich, wenn ich im Hinterkopf richtig hatte, der einfach nur für sich hin meckert und Steffen sogar mit Tellern bewirft. Darfst du keine erzählen hier, die ganze Scheiße. Als Steffen dann einen Übersetzer ins Spiel ruft, und zwar ist das eine seiner Fähigkeiten, die uns gleich nochmal präsentiert wird, die er zwischendurch einmal einsetzen kann. Ich muss mal kurz hier zwischendurch mal gucken, weil ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was die Regeln waren. Genau, du hattest, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eingesetzt, hattest du nicht ein Übersetzungsding gehabt, meine ich? Ja, ich glaube, ja. Irgendwie sowas. Ich finde lustigerweise gerade überhaupt gar nicht, es könnte sein, dass das Hackfleisch war, weil du dann irgendwie eine Minute lang was manipulieren konntest. Ich habe es dann in einen Übersetzer verwandelt. Genau. Und du konntest damit ungefähr 15 Minuten, habe ich dir erlaubt, Ronald Fuck zuhören. Und Ronald Fuck hat dich neben Wüstenbeschimpfung zum Schluss einfach nur darauf hingewacht, dass du ziemlich dämlich bist, weil wer natürlich ist der Kaiser unter den Tieren? Natürlich der Tiger. Denn wenn der Löwe der König der Tiere ist, dann ist natürlich der Tiger der Kaiser. Natürlich. Und Hallo Herr Kaiser. Hat dich natürlich darauf hingelotst, dahin gebracht. Und dort sieht er sich vor der Aufgabe, den guten Pimba aus den Fängen. Ich habe die Episode auch neulich nochmal gehört. Was ist das für ein Schwachsinn eigentlich? Egal. Den guten Pimba rausholen, um gegen Gnar zu kämpfen, der auf dem... Ich hol auch dann mal den guten Pimba raus. Mein Gott. Gut, dass du Sexologie studiert hast in einem Kinderpark. Und gegen Gnar zu kämpfen, damit er an die Plüschfigur kommen ran kann, die an dem Thron rumlenkt, weil man kann ja nicht einfach da hingehen, weil Tiger sind ja schon etwas monströse Tiere, die einem das wegnehmen können. Kurz bevor er es schafft, den Goofy wiederzubekommen, sieht er aber, wie Mike das Plüschtier nimmt und damit abhaut und niedergeschlagen wird. Und da setzt unsere Geschichte wieder ein. Basti, ich bin dein Baba. So. Ich bin dein Pimba, würde ich sagen. Okay. Ja, dann mal los. Wir legen los. Wir sind jetzt wieder angekommen. Ich habe direkt wieder Lust, habe ich. Merke ich richtig. Mach dir noch einen Ich habe übrigens hier, wir können das Ganze auch abkürzen, ich habe hier das Kuscheltier gefunden. Verdammt, er hat den Plüsch-Goofy. Blöd. Ja, jetzt muss ich ihm noch diesen Story-Ballast dazu erzählen. Dann haben wir alles komplett zusammen hinbekommen. Naja, okay. Super. Ich gucke gerade mal eben, sieht gut aus. Ich bin wahrscheinlich wieder höchst am Übersteuern. Ich gehe einen Schritt zurück. Ich werde die Szenerie ein bisschen präsentieren, um dich wieder ein bisschen reinzubringen. Es ist so gewesen, dass der gute Mike das Plüschtier, den Goofy mit dabei hatte. Und auf dem Weg war wieder an diesem Central Plaza, sich mit dir zu treffen und sich dann höllisch gestritten hat mit einem Hasen. Und das hast du mitbekommen, der Hase ist weggelaufen und Mike ist niedergeschlagen auf dem Boden und liegt jetzt da. Und du wolltest mit ihm sprechen. Was tust du? Mike liegt da, weil er mit dem Hasen geboxt hat. Genau. Dann würde ich erstmal hingehen zu Mike und sagen hier, oder würde ihn erstmal irgendwie ansprechen, ob er irgendwie reagiert. Du sprichst Mike an und Steffen, weißt du, was ich vergessen habe? Ich sollte natürlich für mich auch kurz Würfel, Online-Würfel aufmachen, falls ich auch würfeln sollte. Also, für alle nochmal zur Erklärung, nur ganz kurz, wir machen es ganz kurz. Wir bauen auf einem System bei diesem Pen and Paper auf, bei dem es darum geht, eine 4 zu würfeln. Wenn man eine 4 würfelt, dann hat man einen Erfolg. Würfelt man keine 4, hat man keinen Erfolg. Und je mehr charakterliche Dinge, je mehr Punkte man sozusagen in einer bestimmten Eigenschaft hat, desto mehr Würfel darf man benutzen. Steffen, das habe ich ganz vergessen. Ich bin ja schon in die Szenerie eingestiegen. Könntest du dich nochmal ganz kurz beschreiben, wer du bist? Ich habe es ja kurz angerissen. Mhm. Und du hast ja dein Trello auf. Kurz nochmal sagen, welche Charakterwerte du hast. Und dann können wir weitermachen. Ja, also ich bin Doc Max Cherry, ein verrückter Wissenschaftler, ein bisschen angelehnt an Emmett Brown. Das Wissen, das ist bei mir das Höchste natürlich. Da kann ich mit drei Würfeln würfeln. Dann habe ich Athletik, da geht nur ein Würfel, weil da bin ich gar nicht so gut drin. Technik habe ich dann nochmal 3 und Umgang 2. Und dann habe ich natürlich bei Wissen noch eine 2-mal Verstärkung mit dem Almanach und bei Technik eine 2-mal Verstärkung mit dem Hackfleisch. Mhm, genau, mit dem sogenannten Hackfleisch. Hackfleisch. Das würde ich ja mit L schreiben, damit du da Bescheid weißt. Und ich sagst du mir nochmal beide Geräte, die du noch hast? Du hast einmal das Hackfleisch und den Almanach, ne? Genau. Und beim Almanach habe ich dir gesagt, du hast noch eine Aufladung für mich. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was du noch übrig hast. Also du kannst den Almanach noch einmal benutzen. Mhm. Und dann ist auch im Endeffekt, sind deine Special-Elemente, außer ich sag, du hast gerade eine super gute Aktion gemacht, auch aufgebraucht. Mhm. Okay, ich bin gerade dabei, währenddessen so wichtige Dinge zu machen, wie einen Adblocker zu installieren, weil die Seite für onlinewürfel.de so ekelhaft ist, dass ich mir gedacht habe, ich muss das kurz aktivieren und dann können wir auch loslegen. Oh, Das ist ja richtig furchtbar. Welche Seite hast denn du genommen für die Online-Würfel? Ich hab eine App hier. Ach, du hast sogar eine App, ja. Eine Würfel-App. Okay, dann werde ich wahrscheinlich ich mal heute auf Würfeln vielleicht verzichten, wenn die Seite weiterhin so furchtbar ist. Okay, wir steigen jetzt ab sofort rein. Genug des Talks nochmal her. Wir haben ja keine Zeit, sagt Stefan Raab. Du sprichst als Doc Max Cherry den Mike auf dem Boden an und der ist ansprechbar, leicht verdattelt und so. Ja. Oh, der Doc, oh Gott. Oh. Also du merkst, du kannst ihn ansprechen. Möchtest du ihm was Bestimmtes fragen? Ja, Mike, was ist denn hier mit dem Hasen gerade eben passiert? Ja. Wir hatten uns ja aufgeteilt und man ist mir eingefallen, was du gemeint haben könntest, wo wir hingehen können. Und dann habe ich gedacht, nutze ich die Gelenke, nehme ich für uns beide das Stofftier mit. Und dann ist dieser Hase einfach aufgetaucht und hat mir diesen Plüschtier weggenommen. Mhm. Gott, ich habe halt so Kopfschmerzen. Der weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ich kenne dieses Tier auch gar nicht hier von dem Park. Oh, das ist ja bestimmt irgendein Verrückter. Oh Gott, was ist hier los? Das sagt man zu dir. Das heißt, der Hase hat jetzt wieder das Plüschtier und ist weg damit. Ist weg damit, ja. Also, Dann würde ich fragen, hast du irgendwas mitbekommen, in welche Richtung der abgedampft ist? Ich habe zwar die Richtung gesehen, aber der könnte überall hingegangen sein, weil mir ist wirklich fast schwarz vor den Augen geworden. Aber mir ist beim Schlag auf den Hinterkopf, ich habe ja gehört, dass das erhöht ja auch das Denkvermögen, ist mir eingefallen, wo wir noch hingehen könnten, was uns helfen könnte. Okay, was denn? Und zwar gibt es, oh Gott, habe ich Kopfschmerzen. Es gibt da diesen, diese eine Attraktion, die ist im Endeffekt auch so, also war die auch sowas wie ein GPS-Orter von Sachen, wenn man bestimmt, und da kann man einfach sagen, welchen Gegenstand man sucht und dann könnte der ihm sozusagen vielleicht ein bisschen orten. Das habe ich noch so im Hinterkopf. Es ist dieser Magic Ride of Daladin. Wir könnten da hingehen und einfach mal gucken, ob wir das da schaffen. Ich weiß aber nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Ich glaube, ich komme mit, aber ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe bin. Also er sieht schon sehr ramponiert aus, kommt mit dir mit. Du musst ihn vielleicht ein bisschen schützen, wenn du irgendwo hingehst. Dann dreh dich nochmal nach, weil der ja so gegen den Hasen verloren hat. Ne? Ja, nee, Quatsch. Drückst du mal nach? Nein, Quatsch. Okay, mal einmal nach. Okay, dann sage ich Mike, guck du mal, dass du hier, oder ich rufe dir mal einen Sanitäter her und dann guckst du mal, dass es dir gut geht. hier mit dem wild gewordenen Hasen und ich würde jetzt dann einfach mal da Richtung, was hast du gesagt, Daladin gehen. The Magic Ride of Daladin, ja. Mhm. Okay. Ja. Gut, dann die Karte hast du ja. Da muss ich aber den Park wechseln. Bitte? Da muss ich aber den Park wechseln. Wieso? Weil der im anderen Park drüben ist. In welchem Park? Wie heißt der Park? Der heißt, warte mal, der heißt dann hier, heißt der, wie heißt der Gründer des Ganzen? Der hier? Mort ja. Mitney. Mort Mitney, es tut das gar nicht sagen, sondern Mort Mitney, Flimmerkastenbude, keine Ahnung. Okay. Ja. Ja, da, wo du deine Filme immer gedreht hat, daran ja, ist der Park angelegt. Ja, würfelst du bitte mal auf Wissen? Was soll ich denn jetzt würfeln? Auf Wissen? Ja, weil du gerade Quatsch behauptet hast. Würfel mal bitte auf Wissen. Ich habe keinen Quatsch behauptet, das ist ja, so. Ja, würdest du bitte mal auf Wissen würfeln? Ja, in deiner Welt vielleicht schon, aber du bist ein verrückter Professor. Da bitte. Was hast du gewürfelt? Du musst mir sagen, ich bin im Moment in einem Textdokument gefangen. Warum? 5, 5, 6. Gut, ich guck mir das lieber an. Hast du jetzt die App gezeigt? Ja, ich glaub dir das auch so. 5, 5, 6. Ja, hast du natürlich bestanden. Und ja, ich kenne mich ja aus. Hallo? Ja, ich bin ja auch Professor des Imagineering. Genau, des Imagineering. Das klingt so ein bisschen, als hätte ein Cabo zu viel geschwipst. Imagineering. Ich glaube auch, dass das Ding ist, dass der gute Max Cherry jetzt gerade das Gefühl hat, er hat nicht einen seiner verrückten Gedanken. Du erinnerst dich, du bist ja ein verrückter Professor, ne? Ja. Aber wovon du so ein bisschen überzeugt bist, ist, dass das, was du mir gerade erzählt hast, dass das doch wirklich ein anderer Park sein müsste, oder? Ja. War da nicht mal irgendwas anderes? Interessanterweise lässt sich der Gedanke erstmal im ersten Moment nicht los. Aber schnell guckst du auf die Karte von Midnight Country und siehst, dass The Magic Ride of Daladin ganz in der Nähe ist. Du müsstest also nicht weit laufen. Was tust du? Das stimmt nicht. Also bitte hier ein bisschen Exaktheit. Naja, gut. Also dann gehe ich da hin, wo das jetzt angeblich sein soll. Vielleicht haben sie sich auch einfach umgebaut. Es ist ja schon sehr lange her, dass ich da das letzte Mal war. Mhm. Also von daher gehe ich jetzt dahin, wo das sein soll. Ja, du siehst den Magic Ride of Daladin vor dir. Es ist ein großer Turm. Oben sind Teppiche, sagt der Rheinländer, Teppiche drauf. Teppiche, die überall herumfliegen und wabern. Es tickert und takt und tickt. Das hört sich so ein bisschen, so ein bisschen sehr elektronisch an. Bitte würfel nochmal auf Wissen. Okay, Moment. Siehst du es? 5, 3, 1. Nee, ich kann es immer nicht sehen. Gut, 5, 3, 1. Und wieder kommt der Gedanke im Kopf so, also das hast du doch eigentlich woanders geortet. Ich meine, eigentlich bist du ja ein sexversessener Doc, Max Cherry, der sich mit solchen Dingen eigentlich nicht so genau... Sehe ich aber forschend. Ja, das sagen alle Sexbesessenen. Auf jeden Fall, was ist das, Sex? Aber so ist das doch. Ich habe doch hier gerade gewürfelt. Also das stimmt das doch, was ich sage. Steffen, darf ich das erklären? Also ich erkläre gerade, was die Konsequenzen sind von diesem Würfel. Also wenn du das nicht hören willst, dann kann der Spieler doch anders. Gut, alles klar. Ja, und zwar wird dir wirklich gewahr, du hast doch das Gefühl, dass das hier mal, das stimmt hier einfach nicht. Das kann doch gar nicht sein. Also irgendwie kann es hier nicht mit dem rechten Ding zugehen. Das hat doch nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Du bist ja nicht nur Experte auf deinem Wissensgebiet, sondern du liest dir auch Sachen an, die du denkst, die dir passieren oder wo du hingehst. Und du hattest das Gefühl, das wäre alles irgendwie anders. Aber im Endeffekt kannst du es gerade nicht belegen. Aber du hast ein ominöses Gefühl. Und du gehst an, was machst du als nächstes? Entschuldigung, ich will dich ja nicht irgendwo hindrängen. Das ist das, was du jetzt gerade siehst. Das ist der Magic Guide of Daladin, es tickert und klackt. Es ist hinten, hast du das Gefühl, leuchtet so ein bisschen, als wäre dein Bildschirm integriert. Und oben sind die Teppiche und wabernde Dinger, die so ein bisschen orientalisch wirken. Na gut, er hat ja gesagt, dass man damit Dinge orten kann. Dann würde ich erstmal versuchen, da irgendwie zu diesem Bildschirm hinzukommen. Okay, du gehst zu diesem Bildschirm und Steffen, ich würde dich bitten, mal das pixelige Bild zu öffnen, was ich dir gegeben habe. Aha. Für alle die, die sich diese Folge jetzt gerade anhören, es ist jetzt das erste Mal wichtig, dass ihr vielleicht mit auf den Blog geht von die13etage.de. Dort ist das Bild auch nochmal mit abgebildet und ihr könnt dann einfach gleichzeitig mitgucken. Es ist extra so pixelig gehalten, weil ich ein bisschen den Schwierigkeiten gehalten bin. Auf Deutsch, ich habe kein besseres Bild gefunden. Aber Steffen, das ist auch ein bisschen Augentraining. Wie beim Optiker, wird es jetzt besser oder wird es schlechter? Es kann nur schlechter werden. Aber beschreib doch bitte mal kurz, was du siehst. Das ist das, was du auf dem Display des Computers siehst. Ja, das sind alles entweder Szenen oder oder Orte aus Disney-Filmen. Also Charaktere oder Orte, würde ich sagen, ja. Okay, und das hast du schön zusammengefasst. Ich gebe dir noch einen kleinen größeren Ausblick für die Zuschauer, damit ich noch ein bisschen genau Bescheid wissen, die jetzt nicht direkt die das Bild zur Hand haben. Es ist ein Bild, in der in fünf Reihen und in fünf Spalten jeweils immer Sachen dargestellt sind. Zum Beispiel oben links ist Dumbo zu sehen. Oder das soll Dumbo Tiger sein. Das, jetzt. Genau. Okay. Also ich werde, also du musst bei manchen auch genau hingucken, was es sein könnte. Ich werde dir bei manchen auch helfen, weil die wahrscheinlich sehr pixelig sind. Oder zum Beispiel das nächste ist Tigger von Winnie der Pooh. Das, den habe ich erkannt, ja. Genau. Mhm. Und der Computer gibt jetzt folgende Anweisungen vor. Ja. Der Computer schreibt so etwas wie: Löse die Aufgabe, um deinen Gegenstand zu finden. Piep. Mhm. Und die Aufgabe, ich beschreibe sie dir jetzt einfach, ohne zu lange in dieser sehr charmanten Computerstimme zu bleiben, die ich mir gerade nicht ausgedacht habe. kennst du das Spiel Codenames? Ja, wir haben es sogar, aber wir haben es noch nicht gespielt. Okay, dann wirst du jetzt im Endeffekt Codenames spielen. Es ist eine total runtergedämpfte Version, weil wir jetzt nicht mit zwei verschiedenen Varianten spielen. Ja. Eine Empfehlung für euch alle, jetzt gerade, wenn man zu Hause mehr unterwegs sein sollte, zu Hause unterwegs, haha, das kann man online Moment, spielen. Moment, ich muss in den Ostflügel. Das Spiel Codenames gibt's online und kann man online sehr gut spielen. Mhm. Es funktioniert jetzt folgendermaßen. Es gibt jetzt auf diesem Tableau Wörter, die ich vorher festgelegt habe, die du rausfinden musst. Mhm. Ich wiederum darf dir, normalerweise bei Codenames ist es so, dass du ein Wort vorgibst und dann müssen sozusagen Gemeinsamkeiten gefunden werden, der einzelnen Dinge, die du hier siehst. Mhm. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sowas sagen wie Brot 2. Dann heißt es, der Begriff Brot passt auf zwei Begriffe innerhalb dieses Tableaus. Es gibt aber auch bei diesem Computer den Hinweis, dass wenn man dreimal falsch gelegen hat, dass dann die Eingabe nicht mehr akzeptiert wird. Das heißt also, dann wird nicht mehr das raus, dann würde man keinen Erfolg mehr verbuchen mit diesem Computer. Mhm. Dann würde irgendwas anderes rauskommen. Mhm. Das werden wir jetzt rausfinden. Das heißt, ich fange jetzt an, ich gebe dir das erste Beispiel. Mhm. Das erste Wort, was der Computer ausspuckt, nennt sich gesehene Orte 2. Gesehene Orte 2. Und natürlich als Podcast-Kollege würde ich dich natürlich gerne darum bitten, uns an deinen Gedanken teilzuhaben, was du dir vorstellen könntest, welche dieser Begriffe du jetzt auswählen müsstest oder welche dieser Bilder du denkst, dazu da sind, den Computercode zu lösen. Es geht hier übrigens um 9 Begriffe. Und jetzt sind 2 Begriffe gemeint. Mhm. Gesehen Orte 2. Naja, wir waren schon am Schloss. Also würde ich ganz unten das Schloss sagen. Du hast einen Touchscreen, du kannst halt draufdrücken. Möchtest du auf das Schloss draufdrücken? Ja, ich drück mal auf das Schloss. Genau, das Schloss drückst du und der Computer gibt wieder, der von Ihnen eingegebene Code ist richtig. Ja, es war richtig. Und dann noch ein zweites, oder was? Genau, gesehene Orte ist das erste Wort für 2 Begriffe. Gesehene Orte, okay, Moment mal, manches erkenne ich hier echt ganz schlecht gerade. Das eine ist eine Art Strand, das sagt mir jetzt gerade nichts. Dann haben wir eine Art Labyrinth, das sagt mir jetzt gerade auch nichts. Dann steht eine einzelne Hütte. Das könnte Dundown sein. Und ganz oben in der ersten Reihe, das vierte, Das erkenne ich gar nicht. Das sieht mir zwar nach einem Ort aus, aber das erkenne ich irgendwie gar nicht. Das oberste Reihe, das vierte. Ja. Ja, das soll, glaube ich, eine die Sonne bei Vaiana im Hintergrund sein. Das kann ich dir sagen. Es ist aus dem Film Vaiana, das gebe ich dir. Also, wenn es zu pixig wird, dann gebe ich dir auch, kannst du mir auch Bescheid sagen, dann löse ich, dann sage ich noch, was du siehst. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich und ganz unten, also erste Reihe unten, das mittlere Bild, das erkenne ich auch so. Ja, das ist ein Piratenschiff. Ah, okay. Dann würde ich da hingehen. Piratenschiff. Der von Ihnen eingegebene Code ist richtig. Damit hast du die ersten zwei Begriffe gelöst, um dem Computercode näher zu kommen. Und der Computer spuckt nach ein paar weiteren Bip-Bup-Bip-Bup den nächsten Begriff raus. Mhm. Und der nächste Begriff lautet gestreift 2. Also es gibt wieder für das Wort gestreift 2 Bilder, die passen könnten. Oder zwei Begriffe. Dann tippe ich auf jeden Fall auf Nemo unten. Mhm. Das ist korrekt. Und oben auf Tigger. Das ist auch korrekt. Mhm. Du hast immer die Möglichkeit, das soll dir noch gegeben sein, bei Codenames wäre das jetzt auch so, du machst das sehr gut bis jetzt, dass du noch einen dritten Begriff mitnimmst, weil du dir denkst, ach, das würde jetzt auch passen und vielleicht passt das so in die Richtung, aufgrund der Begriffe, die du bis jetzt gehört hast und dem, den du jetzt bekommen hast. Das wäre dann halt mehr so, ne? Es kann ja auch gut sein, dass du einen Begriff nimmst, der gar nicht von mir beabsichtigt war, sondern du einen ganz anderen nimmst, weil ich gar nicht drauf geachtet habe. Das bleibt dann dir überlassen. Okay. Wie möchtest du weitermachen? Dann sonst kommt als nächstes der nächste Begriff. Ja, ne, dann würde ich den nächsten Begriff nehmen. Okay, der nächste Begriff lautet Edel-Sushi. Edel-Sushi. Und auf ist nur eins richtig, oder? Nee, Edel-Sushi ist nur eins richtig. Zwei. Edel-Sushi. Was könnte zu Edel-Sushi passen? Da würde ich jetzt fast nochmal den Nemo nehmen. Und den Nemo brauchst du ja nicht mehr zu nehmen, der ist ja schon richtig. Genau. Achso. Genau, weil der ist ja schon. Ah, jetzt weiter. Und jetzt noch zwei weitere dann, oder was? Genau, das Ding ist aber, bei Codenames wäre es jetzt so, der Computer ist hier nicht so flexibel, wenn du schon eins gelöst hast, was auf Edel-Sushi passen würde, dann übernimmt er das jetzt nicht. Der hat hier nur vorher festgefahrene Sachen. Bei Codenames könntest du jetzt auch sagen Edel-Sushi 1. Dieser Computer sagt aber Edel-Sushi 2. Okay. Also noch zwei. Das heißt, dann bin ich bei auf jeden Fall bei dem Hai. Bei Bruce. Den drückst du zuerst? Und den drücke ich zuerst. Okay, und das ist falsch. Okay. Aber du kannst jetzt weiter drücken. Du hast ja drei Fehlversuche. Edel-Sushi. Was siehst du denn noch auf den Bildern, damit die Podcast-Menschen auch noch ein bisschen hören, was deine Überlegungen sind? Ja, also wenn wir jetzt, wie gesagt, von der Nemo ausgehen, dann hätte ich gesagt, das wäre noch ein weiterer Fisch, aber gut. Ich sehe noch den Dumbo, den hat man noch nicht. Dann sehe ich einen von den Dalmatinen, dann das von Vaiana mit dem Hintergrund, dann den Hades, dann ein Häuschen, wo ich nicht genau zuordnen kann. Dann eben den Hai, dann ein Charakter von Inside Out, dann die sieben Zwerge, dann Nick Wilde, dann Mulan, dann die Incredibles, dann einen Strand, dann die Hyäne, eine der Hyänen von König der Löwen, ein Labyrinth, ein Restaurantkritiker, ja, dann Susi und Strolch, jetzt vielleicht in die Richtung. Dann drücke ich mal. Dann haben wir noch Kevin, dann haben wir noch von Alu und Spot. Den Spot. Dann Baymax, Pinocchio, Rex, Die Piraten hatten wir schon, das Schloss hatten wir schon und Nemo hatten wir auch schon. Dann nehme ich jetzt den Restaurantkritiker. Diese Antwort ist korrekt. Und das zweite noch? Ja? Was möchtest du als... Du kannst jetzt noch was Drittes nehmen, natürlich, wie du magst. Ach so. Oder war ich jetzt... Kannst du so oft, du kannst ja, ja, du kannst ja so einfach, so oft machen, wie du willst. Wenn du denkst, es passt noch was dazu, dann nimm ruhig. Ja, sonst hätte ich jetzt halt noch Susi und Strolch genommen. Dann drück doch. Drück. Diese Antwort ist korrekt. Ah, gut. Das vierte Wort ist zusammengesetzt und nennt sich Computerkillerkönig. Computerkillerkönig. Und wie viel passen da drauf? Zwei. Zwei. Computerkillerkönig. Computerkillerkönig. Computerkillerkönig. Nee, da kommt mir irgendwie so gar nichts. Grad. Ne, es sind ja auch zwei zusammengesetzte Begriffe. Hm? Genau. Computer? Killer? Ja, das ist Computerkiller oder Computer, genau. Oder Killerkönig. Computerkiller minus König. Sind sogar drei Wörter eigentlich. Ja. König. Guck mal da mal. Ja gut, beim König wäre ich wieder bei dem Schloss irgendwie, aber das hat man ja schon. Dann, also zweimal darf ich denselben Begriff nicht, ne? Nee, das hast du ja schon perfekt gelöst. Genau. Okay. Was könnte noch mit König zu tun haben? Vielleicht gibt's ja auch, bei den Wörtern muss man ja manchmal gucken, vielleicht ist es ja auch was Abgeleitetes. Was könnte noch König bedeuten in diesen Häuptling? Bildern? Häuptling? Dann bin ich bei diesem Inselstrand. Und oben, wenn möchtest du sagst, das ist von Valjana. Ja, dann drücke ich mal den Strand. Das ist falsch. Dann wird oben das wahrscheinlich auch falsch sein. Okay. Was willst du denn noch oben drücken? Achso, das andere war. Okay. Also es gibt ja noch, Dinge, die König bedeuten könnten, die aber nicht direkt so auf König, wo man direkt auf König kommen könnte. Ne? Könnte ja auch sein, dass der Computer sowas genommen hat. Rex. Drücke ich. Drückst du auf Rex? Ja. Das ist korrekt. Ah, okay. Und dann gibt's noch einen? Ja, also bis jetzt hast du den... Ich sag mal so, du hast den König-Teil oder vielleicht auch sogar den Killer-König-Teil. Vielleicht gibt es zum Computer noch was? Computer, Alles, was so mechanischen Hintergrund hat. Roboter vielleicht sogar. Roboter vielleicht sogar. Ist das, war ich denn richtig mit dem Labyrinth oder soll das irgendwas Mechanisches sein? Das Labyrinth hast du noch nicht gedrückt. Nee, das ist das Gehirnlabyrinth, aus alles steht Kopf. Okay. Glaube ich. Okay. Das Gehirnlabyrinth aus alles steht Kopf. Dann drücke ich das mal. Das ist korrekt. Ah. Dann fehlt, wenn ich richtig gesehen habe, nur noch ein Begriff, glaube ich. Und da wird dir gesagt, also der nächste wäre Spaghetti Bolognese genommen, aber den hast du ja schon gedrückt, der ist ja klar. Und der nächste lautet Marshmallow-Mann. Eins. Das ist dann Baymax. Drückst du? Ja. Diese Antwort ist korrekt. Kannst du dich daran erinnern, was du jetzt alles genommen hast? Ja, also Nemo habe ich, das Schloss habe ich, die Piraten habe ich, ja. Rex habe ich. Ja. Dann oben drüber Susi und Strolch habe ich und links daneben den Kritiker. Dann habe ich den Baymax. Da oben drüber habe ich dieses Gehirndings. Dann nichts weiter aus der Reihe. Dann aus der nächsten Reihe auch gar nichts. Und dann habe ich also oben die ersten noch zwei hast du nichts, ne? Doch, oben habe ich den Ticker noch. Okay, dann sagte der Computer, Ihre Eingabe ist korrekt. Du hast es gelöst. Und Der Magic Ride of Daladin bewegt sich in all seiner Pracht hoch und runter, mächtig wirbeln die Teppiche herum, die mir dort schlecht fliegen. Dir wird schlecht. Gut, du sitzt da nicht drauf, aber wenn jemand hinsichtlich also schlecht wird, da verträgt der Professor und der Doktor nicht so viel. Ja, der, wie gesagt, der hat sich die besten Themengebiete für sich rausgesucht. So mit seiner. Und dann zeigt dieser Magic Ride of Daladin mit einem Lichtstrahl seiner Energielampe oben in Richtung, du siehst es von dort aus schon, auf Midness Philanthropy Magic. Midness Philopatry Magic. Also ein ganz, ganz komischer Begriff für ein Freizeitpark-Dings. Da kommt das Wort Philanthropie vor und Magie. Naja, gut, so sind die verschrobenen Bauer von heute eigentlich. Und dahin zeigt der Magic Ride auf Daladin. Okay. Das ist dein Ergebnis dafür. Mhm. Ja, dann würde ich mal gucken in meine Karte, wo das sein soll. Ja, du guckst in die Karte rein und findest sofort die, wo das lokalisiert werden soll. Mhm. Würfelst du bitte mal auf Wissen? Mhm. Moment, ich muss erst wieder meine Würfel aufmachen. Der Würfel auf Wissen. Das heißt mit rein 4, 5, 5. Sehr schön. Wieder denkst du dir, als du die Karte anguckst, auch mit dieser Karte stimmt irgendwas nicht. Also all die Sachen, die dir angezeigt werden, irgendwas ist hier absolut nicht in Ordnung. Also die Dinge stehen doch nicht so, wie sie sein sollten. Du hast das Gefühl, das hast du schon mal studiert, irgendwann mal in grauer Vorzeit oder gesehen und das wäre alles ganz anders gewesen. Also irgendwie verschiebt sich da irgendwas. Es flackert auch langsam die Umgebung so ein bisschen, ganz komisch. Aber dieses Gefühl geht auch wieder vorbei. Du siehst weiterhin, wo Midness Philanthropy Magic ist und ja, das ist das, was passiert, als du auf die Karte auch geguckt hast. Mhm. Ja. Okay. Dann würde ich mich mal da in die Richtung begeben, wo er mir das jetzt zeigt. Genau. Du gehst an verschiedenen Buden, Fahrattraktionen vorbei. Du erinnerst dich vielleicht, es gab so eine seltsame Art, dass die gefühlten Attraktionen auch alle wie echt wirken, als wären das gar keine Attraktionen mehr, als wären das wirkliche, wie bei dem Kaiserfelsen, als wären das wirklich richtige Löwen. Du kommst aber vor Midness Philanthropy Magic an. Das ist ein, ja, von außen wie ein großer Kasten im Endeffekt, wirkt aber von außen einfach wie ein Kino. Dort drin wird sich wohl ein Kino befinden, hat auch vorne den typischen Eingang. Es steht alles so leicht offen, alles im Dustern gehalten. Du hast die typische Tür, wo du vorne reingehst. Normalerweise werden aus so einem Glaskasten Tickets verkauft. Was machst du? Okay, dann würde ich halt mich auf den Ticketschalter mal hinbewegen und ja, mal guten Tag sagen. Und mal gucken, ob da überhaupt jemand drin sitzt. Nee, da ist keiner drin. Ah. Die Tür ist offen, du kannst einfach reingehen. Okay, dann geh mal rein. Drehkreuz beendet. Du gehst rein und sofort von Anfang an hörst du Geräusche, lustige Tiergeräusche und das Klackern eines Projektors. Mhm. Eines Projektors. Und du siehst, dass ein Film läuft. Du hörst es auf jeden Fall schon von Weitem. Und es ist so ein Film, der auch ein bisschen wirkt, als wäre es so ein 3D-Film, trotzdem, dass es von diesem Projektor kommt. Ich erzähle ein bisschen, was in dem Film passiert. In dem Film ist ein Theater, das öffnet. Dann steht da so eine, ja, ich will mal sagen, abgehalferte Maus. Und die hat da ein Orchester zusammen, mit dem spielt. Auf dem Weg hin zu diesem Orchester-Konzertsaal sind dann auch verschiedene Kinoplakate oder also Plakate von wahrscheinlich den Filmen, die dort laufen in diesem Film. Da wäre zum Beispiel ein Mensch zu sehen mit einer blauen Haarpracht, die so nach oben zeigt. Er guckt ganz böse. Oder es kommt ein fliegender Teppich dran vorbei und ein blauer Geist kommt dir entgegen oder viele kleine Spielzeuge. Es gibt dort auch Schriftzüge, die du zwischendurch haschen kannst. Die gehen aber ganz schnell weg. Eins heißt Herkules, eins heißt Aladdin, denkst du. Es kribbelt bei dir auch so ein bisschen aufgrund der Sachen, die du in letzter Zeit so mitbekommen hast. Schließlich siehst du einen Felsen, wo eine Meerjungfrau drauf ist, mit einem Muschel-BH und roten Haaren, und du vernimmst auf einmal, nicht aus dem Film, sondern irgendwo aus der Nähe des Projektors ein Der Film geht weiter und läuft weiterhin trotzdem. Was machst du? Ja, ich würde mal gucken, ob ich irgendwie in Richtung des Projektors komme. Mhm. Der Projektor steht oben an den Reihen. Das Kino wirkt nicht ganz wie so ein Kino. Es gibt an manchen Wänden gibt's auch so komische Ausbuchtungen, große Raumausbuchtungen, als wäre da noch irgendwas, was gar nicht so ins Kino passen würde. Vor allem ein großer Raum, der ganz in Schwarz gehalten ist. Ansonsten typische Sitze. Aber wenn du zum Projektor hingehst, siehst du schon, hinter dem Projektor zwei schwarze Löffel, die so runterhängen, also Ohren meine ich damit, Ohren, die so runterhängen, und dort sitzt ein Hase, der gar nicht glücklich aussieht, sondern so seufzend, ja, vor sich hin guckt und seufzt. Mhm. Ja. Ja. Du kannst, glaube ich, auch so ausmachen, dass das wahrscheinlich der Hase sein müsste, der auch den guten Mike ein bisschen vermöbelt hat. Mhm. Ja. Ja, dann würde ich auf den Hasen zugehen und mal fragen, oder mal den Hasen überhaupt erstmal ansprechen. So, guten Tag, wie geht's dir? Guten Tag, was gibt's hier? Ja, nicht viel. Warum hast du dich denn vorhin mit einem Menschen geprügelt? Das ist doch kein Mensch mit dem Fatzke. Ach, ist auch egal. Ist nicht mehr wichtig. Ich hatte da hatte ich Gedanken. Das wollen sie gar nicht wissen. Hm. Was machst du? Ich würde ihn nochmal fragen, was hast du denn... Hast du ihm das Kuscheltier geklaut? Ach, das ist doch gar nicht, das ist doch jetzt egal. Da ist immer, jeder kommt und will dieses Kuscheltier haben. Nochmal, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, ich möchte aber wissen, warum du das mitgenommen hast. Okay, du willst ihn ausfragen, würfel bitte mal auf Umgang. Auf Umgang, warte mal, da muss ich kurz gucken. Umgang war... Ich meine zwei Würfel oder einen, ja zwei. Mhm. Ja, zwei Würfel. Zwei Würfel, okay, Moment, ich stelle kurz um auf zwei Würfel. So, und dann habe ich mit Würfeln, und dann habe ich hier zwei. Pah, hast aber auch ein Würfelglück. Ja, dann spiel mal aus, was du machen würdest, um ihn sozusagen dazu zu bringen, über den Hasen zu sprechen. Über den Plüschfigur, Entschuldigung. Ja, okay, dann würde ich sagen, aber dann sag mir doch, was so wichtig ist an dem Kuscheltier ist. Mir ist das doch nicht wichtig. Das interessiert mich doch nicht, was wichtig an dem Kuscheltier ist. Ich brauch den halt. Das ist das Wichtige, hä? Und ansonsten geht der Kerl mir am Arsch vorbei. Naja, eigentlich nicht ganz. Eigentlich geht er mir genau das Gegenteil am Arsch vorbei. Aber du hörst, wie auf einmal auf der Filmleinwand ein Song gesungen wird. Es ist wieder diese Meerjungfrau mit den roten Haaren und dem Muschel-BH, die einen Song anspielt. Eine Krabbe ist mit dabei und die singen so ein bisschen zusammen. Mhm. Und du merkst, wie der Hase wieder abgelenkt ist und sich auch wieder ein bisschen beruhigt, weil er wirklich aufgestanden ist und langsam auch schon ein bisschen aggressiv gegenüber dir geworden ist. Mhm. Was machst du in dem kurzen Moment dieser Ablenkung? Ich guck erst mal, ob ich vielleicht sogar sehe, ob er das Kuscheltier irgendwie bei sich hat. Ja, wenn du dich umschaust, siehst du sonst eigentlich nichts Großartiges in diesem Kinosaal. Also das Kuscheltier kannst du nicht ausmachen. Okay. Aber du kannst noch mal gern auf Wissen würfeln, wenn du noch mal genau was gucken möchtest. Dann würfel ich noch mal auf Wissen mit drei Würfeln. Mhm. Und zwar 4-4-1. Das Würfelglück bei dir hold. Ich gratuliere dir. Ja, leider muss ich sagen, trotzdem siehst du die Plüschfigur nicht, aber dir fällt wirklich sehr, sehr merkwürdig auf, dieser große schwarze Raumkasten, der oben an der Kino hängt, wo du auch denkst, Moment mal, wenn sich jemand ganz an den Rand des Kinos setzen würde, dann würde der doch gar nicht die Leinwand richtig da sehen. Mhm. Also irgendwas stimmt damit nicht, hast du das grundsätzliche Gefühl. Der Hase übrigens hat sich wieder so ein bisschen beruhigt. Ach, vielleicht sollte ich nicht, das tut mir leid, wenn ich aufbrausend bin. Es ist so, ich hab nur ein Problem. Und das ist diese junge Frau da in dem Film. Aha. Ich finde sie einfach so toll, aber ich traue mich nicht. Nehme mich doch an, ich bin doch einfach nur ein blöder Hase, den nie einer haben wollte. Aha. Nicht mal der oberste Fuzzi wollte mich haben. Na? Er ist ein bisschen betröppelt und schaut mit hängenden Schultern jetzt ein bisschen runter. Er ist ganz das Gegenteil, das Aggressive von vorhin. Hast du denn keine Freundin? Frage ich ihn. Nein, aber ich würde mich so gerne trauen, ich würde mich so gerne trauen, diese Frau anzusprechen. Das wäre toll. Würdest du dir Erfolg versprechen, wenn du ihr was schenkst? Ich weiß nicht, was man ihr schenken kann. Ja, vielleicht so ein Plüschgoofy. Ich glaube, das ist nicht das, was sie sucht. Okay. Ich glaube, sie hat ja selber einen Film und ich glaube, sie sucht da eher, ja, sie sucht vielleicht gar nicht nach Gegenständen, auch wenn sie die Gegenstände der Erde und nicht des Wassers toll findet. Ich weiß nicht, vielleicht, ich würde ihr gerne Dinge sagen, aber ich traue mich nicht, sie zu fragen, ob sie mit mir ausgehen will. Aber das schaffst du doch. Du hast hier ein Kino und du kannst ihr so viele tolle Dinge zeigen. Ich glaube, das interessiert sie. Du kannst ihr alles zeigen, was sie interessiert. Schöner Überredungsversuch. Kannst du bitte auf Umgang würfeln? Auf Umgang waren wieder 2. Dann habe ich da 3 und 4 knapp. Heieiei, heute hast du aber den Würfelgott auf deiner Seite. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass ich das irgendwie schaffen könnte, aber könntest du mir vielleicht helfen? Mhm. Würdest du vielleicht sie bezüglich des Dates, also würdest du sie vielleicht einfach fragen und den Rest mache ich dann sage ich dir auch, wo der Plush-Goofy ist, wenn ihr den unbedingt alle mal haben wollt. Mhm. Okay. Ja, das können wir so machen. Ich rede auf jeden Fall mal mit ihr, dass sie hierher kommen soll. Mhm. Und sagst du mir vielleicht noch, was das hier für ein komischer Kasten ist, weil ich die Leinwand sonst gar nicht so richtig sehe. Okay, er wird jetzt so ein bisschen, er geht einen Schritt zurück. Der Kasten da oben? Mhm. Ach, ich kann mir vorstellen, dass da Popcorn oder sowas gelagert wird. Keine Ahnung, ich bin ja auch hier das erste Mal hier. Okay, dann frage ich ihn noch, wo ich denn seine Meerjungfrau finde. Mhm. Die findest du, es gibt so ein Prinzessinnenzelt. Da laufen die alle rum und da ist ja eine davon. Ja. Okay. Da weiß ich sogar noch, wo das ist ungefähr. Aber ich gucke natürlich trotzdem nochmal auf die Karte, weil es ist ja doch alles ein bisschen anders angeordnet. Mhm. Ja, dann würfel doch mal. Auf? Wie immer auf Wissen. Auf Wissen. Mit 3 Würfeln. Das ist ja schon gesetzt mit 1, 2, 4. Im ersten 1, 2, 4? Ja. Mhm. Du guckst dir die Karte jetzt wirklich mit deiner professorenhaften Genauigkeit an und die Karte blinkt und dann zerfällt sie zu Staub. Oh. Und auf dem Boden liegen bleibt ein D. Was soll ich jetzt mit dem D anfangen? Also aus der Karte hat es für ein D. Also es ist zufällig auf ein D runtergefallen. D. Okay. Dann frage ich halt den Hasen nochmal, was eventuell das mit dem D auf sich haben könnte. Ob ihm das bekannt vorkommt. Er guckt sich das an und denkt sich, nee, er weiß auch nicht so Bescheid. Also guckt drauf. Keine Ahnung. Okay. Du hast, auf jeden Fall hast du gemerkt, dass du hast das unbestimmte Gefühl bekommen, die Karte war nicht echt. Okay. Weiß ich denn jetzt noch, wo der Palast ist? Ja, du weißt trotzdem genau, wo das ist. Okay, gut, dann gehe ich da mal hin, nehme also das D mal mit. Wer weiß schon, was man es noch brauchen kann. Du nimmst den Hasen mit? Nee, das D. Das D nimmst du. Okay, das ist ja nur ein Papierhaufen, der sich zufällig gelegt hat. Du musst ach so. Das zusammenkehren, das wäre einfach nur. Ach so, ich dachte, es wäre eine Form von einem D irgendwie. Nein, es wäre keine Form. Also es ist keine Form, es ist wirklich nur Papierschnitzel, die sich zufällig gelegt hat. Dann lassen wir die da liegen. Mhm. Der Hase wird schon wissen, was damit zu tun ist. Okay. Und dann der Hase hier, ne? Übrigens. Und warte, ich bin ja nicht. Ja, okay, ja. Hast du eine Idee, wenn du den Hasen mir zeigst, also für alle Leute, die jetzt nicht das Bild dabei, weil wir gar kein Bild dafür haben, zeigt mir Steffen gerade das Bild von einem schwarz gekleideten Hasen. Wie heißt der? Oswald. Okay. Ich will nicht ins Spiel eingreifen, aber frag doch mal, wie der Hase heißt. Ja, Hase, wie heißt du denn? Oswald. So, dann kannst du weitergehen. Super. Das gefragt. Verdammt. Okay. Das heißt, wir sind hier, jetzt weiß ich auch, wo wir sind, aber gut. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt trotzdem erstmal Richtung Palast. Ja, du gehst also zum Prinzessinnenzelt, wir spulen ein bisschen vor und ich werde jetzt ein bisschen rabiat, um das Spieltempo ein bisschen voranzuführen. Du endest in dem Prinzessinnenzelt und dort sind... Ja, dort ist die Prinzessin. Dort ist die Prinzessin. Also die Meerjungfrauenprinzessin. Die Meerjungfrauprinzessin, genau. Mhm. Und du triffst sie an und willst mit ihr sprechen, nehme ich mal an. Ja. Ja. Die bringt kein Wort heraus. Ah. Ist das Problem. Okay. Dann gucke ich mal in meinen Rucksack, ob ich da vielleicht zufälligerweise ein Stück Papier und einen Stift habe. Ja. Hast du? Hab ich. Du bist ein Professor, Doktor, du hast meinen Stift. Dann würde ich ihr das mal in die Hand geben und fragen, was ist denn mit deiner Stimme passiert und hoffe, dass sie mir da was aufschreiben kann in einer Schrift, die ich lesen kann. Sie guckt sich ein bisschen traurig an und schreibt auf. Und sie schreibt einen Zettel, auf dem draufsteht: Mir wurde die Stimme genommen von Gundula. Gundula Gause, okay. Ich guck mal, wo ist denn Gundula im Moment? Bestimmt nicht hier im Prinzessinnenpavillon. Nee, aber es gibt die anderen Prinzessinnen kommen zu. Ich bin Kinderella. Naja, pass auf, voll die Idee. Also, du kannst auf jeden Fall mal gucken. Ja, klar, mir so ein Zelt. Da geht ja keiner ein, da gehen nur die Scheißprinzessin. Entschuldigung, das hat ja der Bolt gesagt, das dürfen wir ja gar nicht sagen. Da ist ein Prinzessinnenzelt, das heißt Unprinzessinnenzelt. Da sind also alle Prinzessinnen drin, die nie eine werden können, weil die einfach zu scheiße sind für den Zelt. Sie redet und redet und redet, völlig furchtbar. Macht zwischendurch übrigens auch mit dem Handy ein paar Fotos. Komm, kriegst hier noch ein paar Instagram-Fotos. Ich brauch dich gerade dafür. Lass mal gucken zusammen. Ich habe hier voll die geilen Sachen. Taggen wir uns zusammen. Sie schwafelt dich immer weiter zu. Mhm. Ne? Okay. Also, dann können wir mal zusammen gucken. Also, ich hier, kannst du die ein bisschen mehr positionieren? Ja, ja. Mal so ein bisschen mach in die Mitte. Ich gebe dir mal einen kleinen Kuss auf die Backe. Ja, schön, danke. Ja, Corona, bleib mal auf einem so richtig Abstand. Was ist das denn? Hey, verstehe ich gar nicht. Was ist das denn? Hast du Bock auf Bier oder was? Land, ich trinke echt kein Bier. Also wirklich, Corona kannst du doch nicht hier machen in Mod Country. Wirklich, also Bier, das finde ich jetzt echt ekelhaft. Nee, das machen die Leute im Unprinzessinnenzelt. Tschüss und raus. Ciao mit V. Tschüssi mit Össi. Dann bin ich weg. Und sie drängt dich wirklich fast so raus, weil sie findet es gar nicht gut, dass du mit Alkoholsachen ankommst und drängt dich wirklich so raus. Ich meine doch das Land, wo Rapunzel herkommt. Aber egal. Was mache ich denn jetzt? Wo sind also sie hat dir erzählt, dass es ein Unprinzessinnenzelt gibt, wo alle dann, Unprinzessinnen sind. Ja, weiß ich, wo das ist, dieses Unprinzessinnen? Ja, direkt runter. Es ist einfach den Berg runter, weil der Prinzessin steht natürlich auf dem gleißenden Licht, während das Unprinzessinnenzelt unten steht. Ja, die Geier kreisen, drei Geier auf dem Baum. Ga, ga, ga! Wahrscheinlich ist auch noch Scar der Vorbodyguard und sagt so, du kommst hier nicht rein. Auf jeden Fall das Unprinzessinnenzelt, du siehst es sofort, ist ein verrottetes Scheißlager, wo all die Prinzessinnen drin sind, die nie eine werden können. Dann gehen wir da mal hin, so, und gucken mal, ob wirklich ein Türsteher davor steht. Nein. Nein, okay. Können sich nicht mal leisten. Gehe ich da rein und guck mal und ruf nach Gundula. Puh, Das ist ja schon, das ist ja mal für einen vorstehenden Kampf. Wir haben keine ist das, Zeit. Ist das für einen bevorstehenden Kampf, ist das wirklich eine gute Taktik? Ja, sie hätte, wenn du nicht einen Moment gezögert hättest, hätte sie ganz ruhig an ihrem Spiegel gestanden und sich gesträhnt oder sonst irgendetwas. Und ihre Aale waren auch damit beschäftigt, sie anzugucken. Aber in dem Moment, wo du sagst, hallo Gundula, wie so ein Tourist da reinkommt und ein japanisches Foto machen will, dreht sie sich um, ihre bösen Augen gucken dich an, die Aale feuern in deine Richtung und sie kommen auf dich zu. Und ich würde mal vorschlagen, sie sind sehr aggressiv und kampfbereit. Was tust du? Naja, die Aale sind ja wahrscheinlich auch Zitterale, also heißt elektrisch geladen. Das heißt, ich nehme meinen Plastikstock, den ich im Rucksack habe, und wickel die darum. So, da könnte ich mir schon mal nichts tun. Du nimmst einen Plastikstock und wickelst die Aale drumherum? Ja. Geil, ne? Wo ist denn der Plastikstock her? Also das war so ein Souvenir, den habe ich da hier am Zauberstabstand mitgenommen. Zauberstabstand. Wann warst du denn da das letzte Mal im Zauberstabstand? Also es muss kurz davor passiert sein, bevor ich den Mike gefunden habe. Klar, und da hat's ja auch alles in den Rucksack gepasst, was gerade noch so wichtig ist für dieses Adventure. Weißt du was? Das lässt dir gelten, wenn du auf Athletik würfelst. Ach du Scheiße, nur ein Würfel. Ach du Jemini, aber da hab ich, Achtung, eine 5. Das Glück ist dir heute klar. Wie habe ich den Plastikstab übersehen, den du die ganze Zeit im Rucksack hattest? Der ist auch noch teleskopartig ausfahrbar. Genau, zwei wie Lichtschwerter. Blöden Aale sind natürlich total hinter Plastik. Man kennt das ja. Das ist wie mit Katzen und Gurken. Die springen sofort auf die Gurke. Aale springen sofort auf Plastikstöcke. Kennt man ja sofort. Sie wickeln sich um den Stock. Sie können auch gar nicht anders. Das Gute ist, du hast jetzt auch noch einen Stock, der elektrisch aufgeladen ist, den du als Waffe benutzen kannst. Denn dir entgegen kommt jetzt die gute Gundula, die sagt, was willst du denn von mir? Willst du dir etwa meine stumme Prinzessin nehmen oder was? Sie kommt auf dich zu und will dich mit ihren Tentakeln umwickeln, um dich zu erwürgen. Ja. Jetzt schleudere ich hier praktisch ihre eigenen Aale wieder entgegen. Gut, ein Wurf auf Athletik. 6. Ich würde sagen, das klappt. So hat man noch nie Gundulas. Ja, ist okay. Ich glaube dir alles. Du hast Gundulas Haare haben noch nie so weit nach oben gestanden. Ebenfalls lustigerweise ihre Tentakel genauso. Das heißt, sie sieht aus wie untenrum explodiert und obenrum explodiert. Wirkt ein bisschen komisch, weil man durch die untenrum Explosion endlich mal sieht, was sie unten drunter hat. Wollte keiner wissen. Außer der Sexologe. Und dadurch, dass sie total gestört ist, vergisst sie für einen kurzen Moment die Stimme der Prinzessin an sich zu binden. Ja. Und ist bewusstlos und du hörst diesen typischen Midnight-Sound. Ein Glittern kommt von irgendwo und du merkst, auf dem Prinzessinnenzelt kommt ein riesiger Scheinwerfer, der drauf zeigt und sagt, hier ist irgendwas Tolles passiert. Mhm. Was machst du? Da gehe ich von aus, dass ich ihre Stimme wieder habe und gehe zurück. Genau. Was sagst du zu ihr? Zu wem? Zur Prinzessin. Was möchtest du von mir? Also, da gibt es so ein... Du magst doch bestimmt Hasen. Achso, im Hintergrund kommt übrigens eine blonde Prinzessin wieder angerannt, die du von vorhin schon kennst. Sagst, du, das ist doch der Tippi-Tippier. Das kann doch nicht wahr sein, dass der hier wieder reinkommt, so eine Scheiße. Kann man den irgendwie mal wegbringen oder so? Komm, machen wir jetzt noch ein Instagram-Foto von dem Arschloch. Klick, klick, klick für die Likes. Dann sage ich, hier, guck, ich habe mal ein Corona für dich, wohl bekommst. Sie spuckt wirklich ekelhaft. Das ist ja wie ein Virus, das ist ja ekelhaft, dieses Bier. Und geht weg. Ja, okay. Hat auch seinen Zweck erfüllt. Alles klar. Gut, dann frage ich hier Marielle. Du magst doch bestimmt Hasen. Was sind Hasen? Das sind kleine Landtiere. Oh, ich liebe Landtiere. Möchtest du einen kennenlernen? Schlechtes Antwort. Ja, ich sage ja jetzt nicht, dass ich der Hase bin. Ich sage ja, also hier, ich bin also, nicht, aber ich kenne einen ganz Danke für die Idee. Würfel mal auf Umgang. Jetzt habe ich eine Idee, was total passiert. Süßen Hasen. Umgang war 2, ne? Total süßen Hasen, der möchte dich kennenlernen. So, das wirst du mir jetzt nicht glauben, wenn ich es dir nicht zeige. Was hast du denn da für scheiß Würfel? Willst du mich verarschen? Nee. Ja! Okay, Gott. Ja, natürlich will ich einen Hasen kennenlernen. Ich stehe total auf Hasen. Ihr seid doch mal ein bisschen begeistert, Mädchen. Oh, ich bin so begeistert, der wie zwei Sechsen gewürfelt hat. Sind Sie etwa Sexologe so oft, wie Sie eine Sechs würfeln? Oh, ich bin die Prinzessin aus dem Meer. Zeig mir den Hasen. Und sie kommt fast zombieartig hinter dir her. Zeig mir den Hasen. Du hast mich so gut überredet. Ich fass es nicht. Okay. Gehst du, wohin gehst du mit ihm? Mit ihr? So einfach ist, hätte ich die Würfel das letzte Mal schon genommen. wir gehen jetzt zurück zu dem Kino. Ja. Für dich, du gehst zurück zum Kino, aber bevor du auch an dem Kino hinkommst, hörst du Schläge. Krawall, Krach aus dem Kino. Mhm. Da passiert irgendwas. Da geht irgendwas gar nicht Tolles vor sich hin. Mhm. Du hörst das und auch die Arielle ist so ein bisschen, was? Also du hast mich zwar total gut überredet und ich würde dir überall hinfolgen, mein Guide, aber ich glaube, da habe ich Angst vor reinzugehen. Dann warte mal hier. Ich bin auch nur eine Prinzessin. Dann warte mal hier, ich gehe mal kurz gucken, was Tatsache ist. Ja. So. Du gehst rein. Mhm. Und vor dir ist eine Szenerie, das ist wirklich ein Albtraum, weil der Hase hat Kratzer durch das Gesicht, sind blutunterlaufen und auf der anderen Seite steht Mike mit geballter Faust. Beide sind also wieder in Kampfhandlung. Mhm. Und du merkst, dass Mike jetzt langsam wieder auf den Hasen zugeht und es wird einen weiteren Schlag setzen, hast du das Gefühl, auf den Hasen. Was machst du? Du hast nicht viel Zeit, du musst jetzt schnell reagieren. Ja, ich sag Mike, stopp, lass mal den Hasen ruhen. Was willst du denn von mir? Wir klären das. Wisst ihr doch, der hat doch die Goofy-Figur. Er will sagen, ich hol sie mir raus. Ja, Moment, ich hab da einen Plan. Jetzt bleib mal ruhig. Dann sag ihn lieber schnell, meine Faust hat auch einen Plan. So, jetzt lass mal den Hasen ruhen, der möchte jemanden kennenlernen und dann gibt er uns den Goofy. Ich rede doch nicht mehr mit dem. Und der Hase übrigens ist auch sehr aggressiv und sagt sowas. Reden hat mit dem noch eh keinen Zweck gehabt. Das kannst du vergessen. Wegen dem bin ich doch da, wo ich bin. Okay. Hol mir nicht die Prinzessin hier rein. Hol mir nicht die Prinzessin. Du kannst kann trotzdem weiterreden. Hol mir nicht die Prinzessin hier rein. Die ist total in Gefahr. Okay, und, dann lass mal die Prinzessin erstmal raus. Ja, wir lassen die Prinzessin jetzt erstmal draußen und. Ja, okay, was machst du als nächstes? Die Prinzessin ist draußen. Was machst du? Ich gehe jetzt erstmal zwischen die beiden. Okay, du gehst wirklich zwischen beide. Ja. Mike kommt will auf den Hasen zurennen und sieht dich im Weg gehen, ist ihm scheißegal. Es wird gleich eine Faust in deinem Gesicht landen. Was machst du? Ich wehr die Faust ab oder versuch's zumindest mit. Athletik. Ja, ich weiß schon. So. Athletik ist 4. Okay, willst nicht, dass die Faust dich trifft, du sagst sowas wie abwehren, okay, ich gebe dir einen, weil du ja im Athletik jetzt nicht hundertprozentig Beste bist, aber es reicht, dass du dich so ein bisschen wegduckst, dass sozusagen die Faust an dir vorbeigeht, aber auch nicht den Hasen trifft. Also das war ganz kurz knapp davor, der Hase hinter dir sagt so, ja, jetzt nehme ich mir deine Faust und brech sie und der Hase nimmt den Arm von Mike. Und würde ihn jetzt so runterziehen und er ist ja sozusagen über deiner Schulter drüber. Ja. Das macht er als nächstes. Was machst du? Stopp. Ich würde sagen. Sagst du Stopp? Was machst du? Ich sag zum Hasen Stopp, genau. Lass das. Und okay. Ja? Okay, dem Hase ist das scheißegal. Der drückt Ach so. Das geht auf deine Schulter. Stopp. Reden hat keinen Zweck mehr. Was machst du? Er drückt runter. Es tut dir weh. Ich versuche irgendwie, dass ich die Faust dem Hasen wegnehmen kann. Welche Faust? Ach so, die Mikes Faust. Ja. Ja, würfel auf Athletik. Ja, ich würfel. Schon wieder 4. Okay. Du versuchst die Faust von Mike so rauszuwiegen und das Gute ist, du hast auch ein bisschen fettige Hände bekommen von deinem Plastikstab mit den Elektrikaalen dran Und deswegen entwischt nur an den Aalen. Rutscht der Hase sozusagen aufgrund der Fettigkeit deinerseits wieder raus, weil du bist wie so ein öliger Junge. Du bist selber ein Aal und er windet sich, er rutscht ab. Beide sind jetzt kurz nach hinten so ein bisschen getaumelt, aber es sieht nicht so aus, als würden sie sich lange erholen. Was machst du? Ich sag jetzt mal Ruhe hier, was ist hier eigentlich los? Redet mal mit mir. Es gibt keine Ruhe mehr hier. Jetzt ist vorbei die Zeit vom Reden. Mike tritt nach dir aus und zielt auf deine Beine. Was willst du machen? Du hast jetzt eine Sekunde Zeit zu sagen, was du machst. Dann springe ich. Du springst. Okay, Athletik. 4. Tut mir leid. Willst du mich verarschen? Willst du mich noch verarschen? Nein, ich bin alt also, okay. Würfeln hier. Alles gut, nein, alles gut. Es ist nur, dass ich mal irgendwann erwarte, dass du auch irgendwann mal was scheiße tust. Aber ich gönne dir das. So. Du springst hoch und springst dich damit auch aus der Gefahrenzone. Das heißt, du springst einen Satz nach vorne, während natürlich der Fuß im Hasen landet und die beiden sozusagen durch diesen Effekt, dass er sein Bein so ausgezogen hat, sich ineinander verkeilen und runterrollen, eine Reihe vor dir. Das heißt, du bist jetzt für einen kurzen Moment alleine. Du hast jetzt gerade keine Gefahrenkill um dich. Du hörst aber, wie die weiter auf sich einschlagen. Mhm. Und dann guck ich mal, ob ich irgendwie an den Würfel komme. Würfel? An diesen Raum da, an diesen schwarzen... Ja, okay. Ja. Okay, das Interessante ist, du guckst dir an, während die sich da streiten, wie du an diesen großen Kasten kommen kannst, der schon raumartige Größe hat. Das Interessante, was du dabei siehst, es gibt gar keinen Eingang. Mhm. Da kann es gar keinen Eingang geben. Du siehst im Schnellverfahren, das kann statisch nicht sein, dass dort ein Raum ist. Bitte würfel auf Wissen. Mhm. Oder nein, würfel auf Technik. Machen wir mal Technik. Technik war 2, ne? Mhm. Nee, auch 3, oder? Warte mal. Technik war auch 3, ja. Okay. 3 Würfel und 4, 4, 6. Also mit den 4 habe ich es heute irgendwie. Ja, mit den 4 hast du es irgendwie. Das war ein super System. Nächstes Mal mache ich ein System, wo du nur Einsen würfeln darfst. Also, okay. Nein, alles gut, war nur Spaß. Also du merkst also, dass durch dein technisches Verständnis hast du nicht nur den Eindruck, dass das ist gar nicht technisch, was du da siehst, sondern du hast das Gefühl, das ist so ähnlich wie die Karte oder all die anderen Sachen, nicht real. Mhm. Das darf gar nicht da sein. Und jetzt, da du ja auch deine Techniksinne dafür geschärft hast, hörst du ein ganz leises Klopfen. Es klopft. Irgendwas klopft da, und zwar auch immer wilder. Aber so ganz leise, weil es fast wie schalldicht wirkt. In dem Kasten oder was? In dem Kasten. Okay. In dem großen, also ich sage immer Kasten, aber das ist ja so groß wie ein Raum, ne? Also da passt, da würde ja auch ein ganz sonst reinpassen. Das, was du gerade hörst. In der Zwischenzeit. Die prügeln sich immer noch die Sachen kaputt. Und das ist das nur zwischendurch. Im Moment bist du noch nicht so drin in dem Dings. Was willst du machen? Ja, gut, ich guck halt irgendwie oder ich versuche, dass ich den Kasten mal irgendwie berühren kann. Mhm. Der hängt natürlich so stark in der Luft. Hast du eine Idee, wie du drankommen kannst? Oder willst du hinspringen? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich den, hängt der an irgendwas dran, dass ich sagen kann, das kann ich versuchen, irgendwie zu durchtrennen oder so? Nee, der hängt an gar nichts dran. Das ist wie, als würde der im Raum schweben an dieser einen Wand. Aber du möchtest versuchen, ihn zu berühren, ja? Okay, dafür müsstest du ja auch ein bisschen hochkommen. Mach mal kurz einen Wurf auf Athletik. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt auch so viel würfeln lasse. Ich versuche es zu vermeiden jetzt demnächst. Okay. 6. Okay, du kommst durchs Abstützen so ein bisschen mit dem Stuhl dahinter auch dran. Und das Lustige ist, du kannst durchgreifen. Okay. Du kannst durchgreifen und... Du hast deine Hand sozusagen, also würdest du weiter reingreifen wollen in diesen Raum? Ja, würde ich nochmal ein bisschen probieren. Wie weit? Was möchtest du rein? Wie weit möchtest du gehen? Ja, ich will halt versuchen, so weit reinzukommen, ob ich irgendwas greifen kann. Ja, okay. Das heißt, so von der Ferne, die ich jetzt sagen kann, kommst du mit der Hand so ein bisschen durch, vielleicht auch noch ein bisschen Unterarm und du merkst, da kommt eine andere Hand. Die packt dich. Okay. Und die will dich hochziehen. Und die zieht dich irgendwo rein. Die versucht dich richtig krass hochzuziehen. Es ist schwerlich, aber du wirst immer weiter in diesen schwarzen Raum reingesogen. Was machst du? Naja, ich will ja eigentlich wissen, was drin ist. Also lass ich es mal zu. Du lässt es zu, okay. Du erreichst jetzt langsam, das wirkt schon richtig bedrohlich, wo du da reinkommst. Du kommst nämlich jetzt langsam mit deinem Gesicht an diese schwarze Wand, die eigentlich eine Wand sein sollte. Ich hätte jetzt noch eine Möglichkeit. Möchtest du was tun oder möchtest du da dich reinziehen lassen? Nee, ich mach die Augen zu und lass mich reinziehen. Du lässt dich reinziehen, okay. Du wirst reingezogen, zack, und landest auf einmal in einem Raum, der wie einem kleinen Gefängnis endet. Innen drin ist es auch ein Ticken farblicher als außen, also nicht alles schwarz. Und vor dir zieht der Typ dich hochgezogen, das Ganze außer Atem ist ein Mann. Und er atmet ein und ganz schwer aus und der ist total perplex, dass er das geschafft hat, dich da reinzuholen, weil damit hätte er selber wohl nicht gerechnet. Mhm. Können wir hier irgendwo raus? Ich muss hier raus. Was machst du? Na gut, ich würde sagen, jetzt ich bin hier durch die Wände reingekommen, also vielleicht sind die Wände ja auch gar nicht materialisiert, dass wir irgendwie da rauskommen. Hm? Lass uns mal die Wände untersuchen. Was tust du? Du willst die Wände untersuchen. Was machst du dafür? Ja, so ein bisschen an den Wänden abtasten. Okay, wenn du die Wände abtastest, wenn du versuchst, die Wände abzutasten, geht dein Arm durch. Okay. Guck, und dann sage ich hier, so können wir da raus. Indem wir er guckt frustriert dich an und geht mit der Hand dran und du merkst, wie es plong macht. Ah, okay. Was hab ich denn, oder was ist denn anders bei mir, dass ich da raus kann? Fragst du ihn das? Ja. Er sagt, ich glaube, der Hase hat extra ein Gefängnis um mich herum gezaubert, dass ich nicht raus kann. Das Gefängnis gilt nur mir, das gilt nicht dir. Ich bin schon froh, dass jemand reinkommen konnte. Mhm. Oh Gott. Auf einmal merkst du, du hörst ja von außen nichts mehr. Du hast auch übrigens in diesem Käfig nicht mehr gehört, was draußen passiert. Ja. Wie auf einmal ein spitzer Schrei, so eher tierisch kommt und sich das Gefängnis, wo ihr drin seid, langsam auflöst. Mhm. Es löst sich langsam so auf und das heißt, du siehst auch mittlerweile unter dir, du bist noch auf so einer, es geht relativ schnell, bist du nur auf so einer schwarzen Insel drauf und mit dem Typen zusammen und es fehlt nicht mehr viel, dann fallt er runter. Mhm. Was willst du tun? Ich würde versuchen, dass wir auf einen dieser Kinosessel da runterspringen. Okay. Sagst du ihm das? Ja. Okay, du sagst ihm das, er sagt, ja, okay, und dann springt er da runter und man hört noch den Satz so, jetzt sind wir schon zwei, die gegen diesen Arsch kämpfen können, ruft der Hase. Mhm. Und Mike guckt in die Richtung von euch und sieht und sagt ganz laut, fuck! Mhm. Und du merkst, wie als der Typ, der mit dir runterfällt, als er so da runterkommt, erstmal ganz kurz einen Moment benebelt ist, aber dann auch merkt so, okay, irgendwas ist mit dem anderen Typ, irgendwas ist mit Mike. Er ist direkt fixiert auf Mike. Ihm ist jetzt alles andere egal. Was machst du? Mhm. Ich würde mal versuchen, irgendwie, wer ist jetzt fixiert auf Mike? Der Typ, der mit drin war. Der Hase und der Typ, der da drin war. Okay. Ich würde sagen, was hast du gemacht, dass die so sauer auf dich sind? Ich finde immer süß, wie du versuchst, mit so einem Gesprächskreis zu öffnen, ja, natürlich, wo Leute richtig, richtig an die Gurgel gehen. Ja. Und Mike sagt so, das tut dir nichts zur Sache, kommt doch. Er sagt sogar, kommt her. Er will, ne? Und diesmal, er dreht sich auch eher zu dem Typen hin, der rausgefallen ist, nicht mehr zu dem Hasen. Okay. Du weißt, was ich will, sagt er zu dem Typen. Und der Typ kommt auf ihn zugerannt. Was dir übrigens auf... mach mal bitte einen Wurf auf Wissen. Auf Wissen? Ja, bitte. Es könnte sein, dass dir was auffällt. 2, 3, 5. Okay. Dir fällt auf, dass der Typ und Mike sich sehr ähnlich sehen. Also, die müssen irgendwie miteinander zusammengehören. Also, das fällt dir auf jeden Fall im kurzen Ding aufs ähnliche Nase und sowas. Mike und der Typ? Der Typ. Okay. Also genau. Mike ist schon menschlich auch, ne? Ja, Mike ist menschlich, der Typ auch. Gut. Es sieht so aus, als würden die beiden jetzt, würden die beiden sich langsam so nähern, während der Hase so blutverschmiert grinsend daneben steht. Mhm. Aber auch ein bisschen außer Atem ist, weil man sieht echt, der ist schon echt angeschlagen. Okay. Übrigens, was ich dir die ganze Zeit noch versuche zu sagen, weil dir jetzt gerade auffällt, weil du merkst, okay, es verlagert sich gerade so ein bisschen die Action zwischen denen, dass die ganze Zeit immer noch der Film weiterläuft, ne? Der im Hintergrund läuft. Sehe ich da irgendwas in dem Film? Was sehe ich da gerade? Genau, also in dem Film ist es jetzt gerade so, dass eine Entenfigur auf der Bühne rumläuft und dann ein auf der Bühne würde man sagen, so ein Direktor der Bühne vorbeikommt und es ist interessanterweise Goofy. Mhm. Es ist Goofy. Also er sieht auch noch aus wie der Goofy, den du so ähnlich mitgenommen hast von dem Mädchen. Mhm. Und der ist gerade so, macht ganz hölzerne Bewegungen, aber sagt auch, wie das hier alles zu laufen hat. Mhm. das passiert gerade im Film. Währenddessen sieht so aus, als ständen die sich gegenüber. Und der Typ jetzt sagt, gebt mir zurück, was mir gehört. Und Mike sagt so, das hat ihr nie gehört. Das gehört ihr mir und sonst keinem anderen. Und der Hase meint so, ach, ist mir egal, Hauptsache, ich gehe jetzt gleich und gehe zu meiner, ist mir alles egal, ich gehe jetzt zu meiner Ariel, ihr könnt mich mal am Arsch. Mhm. Will langsam eigentlich raus aus der Sache. Okay. Ja, dann würde ich einfach nochmal irgendwie zwischen die beiden gehen und sagen, was ist denn hier los eigentlich? Ja. Jetzt erklär mir doch mal, was hier eigentlich Sache ist. Du weißt gar nicht, wie viele Worte wir schon miteinander gewechselt haben, wir zwei, sagt der Typ. Das hat gar keinen Sinn mehr. Einer von uns muss gehen. Und das muss er sein, er zeigt auf Mike. Er hat mir alles genommen. Und auch die beiden fangen wieder eine wüste Prügelei an. Da kommst du irgendwie nicht dazwischen. Oh, Mann. Ja, ja sehe ich auf der Leinwand noch irgendwas, was mir mehr Aufschluss gibt? Okay, wenn du da noch mehr sehen willst, Würfel auf Wissen. Klassisch. Okay. Wissen waren auch 3, 2, 3, 5 schon wieder, ja. Mhm. Der Goofy, den du da gesehen hast, sieht, jetzt hast du es ausgemacht, sieht wirklich haargenau aus wie das Plüschtier. Ja. Als wäre ein Plüschtier in einen Zeichentrickfilm reingefallen. Und er glänzt auch so komisch, als würde er nicht wirklich in die Szenerie reinpassen. Bild, es flimmert, das Bild. Es sieht so stofflich aus. Okay, dann gehe ich da mal hin und gucke mir das mal ein bisschen näher an, ob man denn irgendwie greifen kann. Ja, du greifst nach ihm und du kannst ihn rausgreifen. Es ist ein Gegenstand. Okay. Es ist der Plüsch-Goofy. Okay. Möchtest du ihn untersuchen? Jetzt habe ich den Plüsch-Goofy, jetzt kann ich zurückgehen zu dem Mädchen, gebe ihr den Plüsch-Goofy und fertig. Okay, möchtest du das so machen? Ja, das ist deine freie Entscheidung. Das ist ich weiß ja die ganze Zeit, dass Mike irgendwie auch scharf auf den Plüschgoofy war. Und jetzt will ich in die Luft reißen und rufen, was hat das hier mit auf sich? Und Mike guckt in die Richtung hin und sagt, da sind sie, die gehören mir. Und dann sagt der andere Typ, nein, die gehören mir. Und jetzt sind sie nicht mehr aufeinander fixiert, sondern auf dich und den Plüschgoofy. Mhm. Und das heißt, sie kommen auch in deine Richtung. Gib sie mir. Okay, dann gib sie mir, sagen beide. Dann schnapp ich mir den Goofy und hau da ab. Platz okay. Das Kino. Wohin versuchst du abzuhauen? Ja, aus dem Kino raus. Mhm. Und okay, das geht, weil du in der Nähe von dem Kino stehst. Während du den Goofy übrigens begrabbelst, fühlst du übrigens da einen Reißverschluss. Mhm. Also an dem Goofy. Das okay. Sei dir nur gesagt, weil das beim Anfassen jetzt direkt so sehr hart wirkt und es knistert ein bisschen. Okay, aber ich gucke trotzdem erstmal, dass ich da erstmal ein bisschen wegkomme von den beiden. Ja. Und dann, wenn ich es geschafft haben soll, da aus dem Kino rausgekommen zu sein, würde ich mir das ein bisschen näher angucken. Du bist aus dem Kino raus und da die beiden natürlich trotzdem versuchen, sich so ein bisschen zu behaken, hast du nicht viel Zeit gewonnen. Die kommen gleich, aber du hättest jetzt kurz Zeit, noch irgendwas zu machen. Okay, dann laufe ich einfach ein bisschen weiter und guck mir währenddessen mal diesen Reißverschluss an und versuche, den aufzubekommen. Du nestelst an dem Reißverschluss auf und dir entgegenkommen Papier, auf dem Dinge gezeichnet sind. Für dich in deinem wissenschaftlichen Blick ist klar, das sind Baupläne. Mhm. Und das, was du da siehst, ist gefühlt auch nicht wie die Karte so magisch, sondern das fühlt sich real an, es knistert, das sind alte Papiere. Und es sieht aus wie die Baupläne von Midnight Country. Mhm. Okay. Möchtest dann du noch irgendwas Bestimmtes danach suchen? Nö, also würde ich erstmal sagen, okay, dann weiß ich schon, was die jetzt her waren. Okay. Was meine ich? Achso, wenn du dir genau was angucken möchtest auf dem Bauplan, ich habe dir jetzt nur gesagt, was du siehst, dann kannst du natürlich immer sagen, ich gucke mir was näher an, weil du irgendwas dann weißt. Guck ich da mal ein bisschen näher hin, ob ich da irgendwas erkenne, ob da irgendwas Neues geplant ist. Okay, dann würde ich dir jetzt nochmal einen Wissenswurf aufdrücken. Wissenswurf. 1, 4, 5. Gut. Eigentlich brauche ich auch gar nicht mehr würfeln, weil du schaffst ja eh alles. dir fällt unten auf, dass unten eine Unterschrift ist, die nach deinem Vermessen auch sofort wiedergibt, wer diese Bauzeichnung gemacht hat. Mhm. Da unten steht nicht der Name von Malt Midney drauf, sondern von Roy Midney. Mhm. Und wenn du dir den Plan richtig anguckst, ist das, was du jetzt in diesem, wo du alles drin warst in diesem Midnight Country, ist gänzlich anders gebaut als das, was die Vorstellung war, wie sie hier auf den Bauplänen gewesen ist. Mhm. Und dir wird klar, dass so, wie diese Baupläne sind, das nicht so gebaut worden ist, wie du es jetzt siehst. Mhm. Das ist es. Das, was du siehst, genau. Okay. Steht da oben drüber übrigens auch noch ein Wort, das nennt sich Midney World. Soll ah, ja. Midney World heißen und nicht Midney Country. Mhm, und ach, da ja, was da steht. Nicht. Okay. Ja, dann würde ich jetzt fragen, oder sehe ich, dass die beiden irgendwie hinterherkommen oder was? Die kommen hinterher. Also die kommen jetzt langsam, die kommen langsam in deine Richtung. Und vor allem Mike ist erschrocken, dass du die Papiere rausgenommen hast aus dem Goofy. Mhm. Okay. Was machst du? Dann würde ich sagen, okay, hier geht's also um einen größeren Park. Nicht um einen größeren Park, sagt der andere Typ. Es geht hier um meinen Park. Mhm. Das war der, Park. Der jetzt damit eingesperrt war, ja? Der war eingesperrt, ja. Es geht um meinen Park. Und dann sagt Mike, es war nie dein Park. Und der Typ sagt, du hast mir meinen Park genommen. Mhm. Du hast mir es genommen und du hast mich weggedrückt, weggesperrt, du hast mir alles weggenommen. Mhm. Und ich konnte es nie beweisen. Und jetzt sind die Beweise hier schon an der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann sagt Mike, aber nur, solange ihr beiden das könnt. Mhm. Und Mike er ruft verschiedene Namen, so wie es klingt, ruft er Leute aus dem Unprinzessinnenzelt, ruft Gundula, also er ruft jetzt gerade nicht die nettesten Charaktere aus Midnight Country zusammen, okay, dass sie herkommen, sondern er brüllt das wirklich. Mhm. Und es klingt so, als würden die Leute, die auch diesem Ruf folgen, als würde jetzt die Cavarelli kommen sozusagen. Was macht ihr? Noch ist ja keiner da. Also jetzt ist ja nur Mike, der ruft. Ja, dann würde ich sagen, wir zwei versuchen erstmal abzuhauen irgendwie. Okay. Ich würde sagen, ich kenne da so eine kleine Kammer im Schloss, da könnten wir uns vielleicht verstecken. Okay, der Typ sagt, die Zeit des Versteckens ist vorbei, mein Freund. Ich wurde jetzt lang genug versteckt und weggegraben. Gib mir bitte die Baupläne. Gib mir die Baupläne. Ich weiß, wie das Problem ist. Ich muss die Baupläne kriegen. Mike sagt, gib ihm nicht die Baupläne. Wenn du ihm die Baupläne gibst, dann mache ich dein Leben. Dann werde ich dich fertig machen. Dann mache ich dich richtig fertig. Ja, dann gebe ich ihm wohl die Baupläne. Du gibst dem Typen die Baupläne. Ja. Und der sagt, und jetzt ist es endlich das, was es sein soll. Nämlich Midnight World. Er sagt Midnight World und du merkst auf einmal, wie das Gefühl, was du die ganze Zeit bekommen hast, dass das hier alles echt ist, dass das echte Dinger sind, aber trotzdem in so einem komischen Verhältnis, dass sich das langsam auflöst. Mhm. Und Mike setzt sich hin und Roy, das ist der andere Typ, Überraschung, sagt zu Mike, Malt, du hättest nur mit mir reden müssen. Deine Gier hat das alles kaputt gemacht. Sieh dir an, wie es jetzt wird. Und du merkst, wie wirklich alles wieder wie ein kinderfreundlicher Park wirkt. Das war bis jetzt ein etwas bedrohliches Szenario. Viele also wilde Tiere, alles das war ja etwas, was eher Bedrohung ausstrahlt. Ein Glittergeräusch geht über dieses Schloss hinweg. Und von Weitem kommt mit Ariel im Arm der Hase angestapft. Mhm. Und Roy sagt, und das hier, das ist das Maskottchen von Midney World. Mhm. Oswald, komm zu mir. Und du siehst auch, wie die ganzen Blutflecken, die über den Hasen kommen, der so kaputt aussah, verschwinden und er sich in eine wunderschöne Kinderfigur verwandelt. So wie alles diesen schäbigen Touch verliert. Und Mike, Schrägstrich, jetzt Malt, sich hinsetzt und sagt, er sagt eigentlich gar nichts. Er merkt, dass es vorbei ist. Und es kommt auch das Kinderlachen wieder. Und vor allem ein Kinderlachen kommt wieder. Doc Max Cherry, das du auch ganz doll kennst, das du wahrscheinlich bis jetzt noch gar nicht gehört hast. Und du hörst schon von weitem, hey, hast du meine Goofy-Figur wiedergefunden? Mhm. Ja. Oh, sie kommt auf dich zugerannt. Was machst du? Ja, ich gebe dir den Goofy. Ja. Oh, danke schön. Es ist super lieb von dir. Und dann kommt auch endlich mal die Mutter von hinten, sagt so, hey, Kleines, vielen Dank, dass sie die Figur wieder geholt haben. Super nett. Vielen Dank. Und sie nimmt das Kind wieder mit. Komm, Kleines, wir gehen jetzt auf die nächste Attraktion. Komm, wir gehen ins Midney-Schloss. Wir gucken uns an, wo Oswald der Hase sitzt, okay? Mhm. Und mit diesem Zurückkehren von dem eigentlichen Midney World endet auch hier, dank deiner Hilfe, mit dem Finden des Goofies, dieses Pen and Paper. Vielen Dank, Steffen. Ja, danke. Danke. Na, das war doch cool. Aber warum war jetzt Malt der Böse? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Naja. Du hättest jetzt natürlich auch noch weiter ausfragen können. Wenn du das möchtest, kannst du natürlich auch Mike auch noch ausfragen. Du wirst aber letztlich, wenn du ihn ausfragst, rauskriegen, dass die ganze Idee und alles, was dahinter steckt, eigentlich Roy damals gemacht hat. Er hat alles wirklich in die Wege geleitet, dass die Baupläne hat schon alles vorbereitet, aber von dieser Idee hat Malt sozusagen Witterung aufgenommen und statt zu kooperieren, hat er seinen Bruder sozusagen niedergedrückt und alles an sich gerissen und ja, kommerziellen Interessen ausgeschlachtet. Das würde sozusagen dir Roy jetzt auch noch als nächstes erzählen. Genau. Bei real existierenden Gegenstücken genau andersrum, aber egal. Genau. Ja. Aber das ist ja hier eine andere Welt, ne? Naja, genau. Das ist alles ein bisschen vertreten. Genau. Gut. Du hast einen schönen Tag noch in Midnight World und Oswald der Hase winkt dir mit Ariel im Arm einen schönen Tag. Ach, war ist das schön. Ja. Freut mich. Das ist sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich weiß, es war jetzt an manchen Stellen jetzt gerade etwas überhastet, aber wir wollten es ja auch zu Ende bringen. Und, ich bin Pazifist, dann kommt er mir hier mit Kampfszenen und sowas. Also. Irgendwann, also im ersten Teil gab es ja gar nichts mit Kampf und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwann musst du ja mal kämpfen, aber du wolltest ja nicht. Nö, ich bin Pazifist. Ist aber okay, ist völlig okay. Ja. Ja, ich werde dann noch nachreichen, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, noch so ein bisschen, wie ich das zusammengebaut habe und was so dahinter steckt, die Episode kannst du auch gerne mal dabei sein, wenn du möchtest, würde ich aber auch alleine erzählen, so als Nachklapp dafür, wo ich dann das, was ich jetzt gerade erzählt habe, nochmal so ein bisschen runterbreche, was eigentlich hätte noch passieren können. Es gab jetzt ein, zwei Sachen, die ich aufgrund von Timing ein bisschen ausgelassen habe. Aber du hast im Endeffekt, es gab auch die Möglichkeit, dass das alles nicht funktioniert. Das habe ich mit einberechnet, aber ich war schon sehr auf Happy End ausgelegt. Ja. Und ich finde, Doc Max Cherry hat sein Ding wirklich gut durchgezogen und hat mir sehr viel Spaß gemacht, Steffen. Mir auch, ja. Gibt's denn auch manchmal Situationen, dass was passiert, was du gar nicht geplant hast? Es gab ja, das hatte ich dir im ersten Teil schon erzählt. Im ersten Teil war das, ja. Genau, aber da war zum Beispiel, also hier im zweiten Teil übrigens auch, dazu komme ich gleich, aber im ersten Teil, das hatte ich ja kurz angerissen, die ganze Episode mit dem Ronald Fuck im Schloss, hatte ich nicht vor, die war total improvisiert, weil du ja gedacht hast, der Kaiser lebt im Schloss. Also dann sage ich dir nicht einfach ganz plump, nee, du musst jetzt eigentlich zum Kaiserfelsen gehen. Mhm. Und die ganze Gespräch basiert eigentlich darauf, dass die Ronald Fuck nur sagen sollte, geh zum Kaiserfelsen. Und das habe ich dann ein bisschen ausgespielt. Und hier war es jetzt so, was du auch wieder anders gemacht hast, ist, ich hatte diesen Goofy dich finden lassen. Ich habe natürlich auch dir nicht gesagt, dass der Film weiterläuft, also konntest du ja auch gar nicht drauf reagieren. Das habe ich sehr spät gemacht. Deswegen, dass du in dieses schwarze Gefängnis reinkommst, wo Roy drin gefangen ist, war nicht so geplant. Also es war nicht geplant, dass du mit Roy sprichst, bevor du den Goofy gefunden hast. Okay. So war es jetzt halt andersrum. Aber auch das völlig in Ordnung. Und ich habe versucht, Hinweise zu streuen, dass das nicht alles echt ist. Da kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ich will jetzt auch nicht die große Schrotflinte auspacken und sagen, das hier ist sowieso alles fake. Mhm. Vielleicht ist es ja ein bisschen ersichtlich geworden. Kann ich jetzt gerade selber nicht so sagen, wie das ist, was so dahinter steckt. Und ja, du hast recht gehabt, Steffen, die Inspiration war der Comic. Ich habe den Comic gelesen damals, wo das natürlich so nicht drin vorkommt, gar nicht, wo es um die beiden Gebrüder Disney geht. Und aufgrund der Grundlage der Inspiration habe ich mir diese Story ausgedacht. Ja, The Money Man war das, ne? Ja, genau, The Money Man ist das. Ja, genau. Also das ist ein Comic, den kann man auch mal sehr empfehlen, weil da geht es auch wirklich mehr um Roy als um Walt und was die beiden auch so für Gefechte miteinander tatsächlich hatten. Und da war es ja eher Roy, der so versucht hat, die Finanzen zusammenzuhalten und Walt war einmal der die Finanzen nicht über seine Ideen entscheiden lassen wollte. Und das ist ganz cool gemacht. Also das ist schön aufgearbeitet. Ja. Und ich wollte das ein bisschen drehen. Mhm. Also dadurch, dass ich ja eine Fantasiewelt beschreibe, hatte ich einfach Bock, es ein bisschen umzudrehen. Mhm. Und ich habe die Sachen ja eh schon anders benannt, weil ich gedacht habe, da kann man wenigstens ein paar lustige Namensgags raushauen. Nein, auch einfach, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit wirklich mit den richtigen Dingern arbeiten wollte. Die Anlehnung ist ja klar. Mhm. Und letztlich hätte jetzt, das D war nur einfach übrigens das, was an der Karte zerfallen ist, eine Referenz halt zu dem Disney World. Okay. Mehr nicht. Also das war einfach nur mal nochmal plump mit dem Lattenzaun über den Kopf gehauen. Mhm. Ja, cool. Gut. Ja, herzlichen Dank. Jetzt gehe ich ja schon fast wirklich, was wäre wenn gewesen. Aber ich würde auch den gerne den Leuten dann noch so ein bisschen erzählen. Es war an manchen Stellen ein bisschen verquer vielleicht, auch in der ersten Teil, auch im zweiten Teil. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht habe ich dir ja sogar den Spaß an Pen and Paper, wenn es für dich zugeschnitten ist, so ein bisschen, und man kann das ja auch mit mehr Leuten machen, ein bisschen hergebracht. Es ist halt ein sehr freies System. Das muss man halt mit klarkommen, dass man machen kann, was man will. Mhm. Ich habe, finde ich, in dieser Episode schon sehr häufig Würfel lassen, aber irgendwann hat es mich auch geärgert, dass die Würfel immer so gut drauf waren. Mein Gott. Vielen Dank auf jeden Fall. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die letzten Worte gehören dir, weil ich gehe mich jetzt einsagen. Ja, ich bedanke mich bei dir für das wirklich schöne Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht habe ich ja sogar mal eine Idee für sowas und dann gibt es eine Revanche. Also dann. Super gerne. Ach so, also Revanche klingt so, als hätte ich mich an die gerecht. Nein, also ich habe mir Spaß gemacht. Ja, alles gut. Also dann, ne, dann vielleicht habe ich ja dann mal ein Spiel für dich demnächst. Sehr gerne. Du weißt, ich bin sehr verspielt, immerhin. Ja, vielleicht traue ich mich auch mal an sowas ran. Ich weiß, dass ich jetzt so ein bisschen auf was ich zu achten habe und mal gucken, vielleicht ergibt sich das irgendwie, dann würde ich mich mal einfach mal versuchen als Spielleiter, warum nicht mit einem, der das schon jahrelang macht, der mir dann auch sagen kann, na, das funktioniert jetzt vielleicht auch so nicht, aber vielleicht klappt es. Und dann machen wir das irgendwann mal. Ansonsten, das nächste Mal würde ich aber trotzdem sagen, erstmal wieder eine relativ normale Sache. Ja. Und dann gucken wir mal, auch da gibt es ja immer so kleine Spiele zwischendurch. Mal gucken, wenn einer wieder die Etage 13 kapert. Und dann. Wir können es ja nächstes Mal einfach lassen. Ja, genau. Gut. Dann schauen wir mal. Ja. Alles klar, Leute. Hat viel Spaß gemacht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.